Sie arbeiteten schweigend weiter, trugen einen Behälter nach dem anderen zur neuen Kapsel hinüber. Morley versuchte die ganze Zeit über krampfhaft ein Gesprächsthema zu finden. Irgendwas, was er hätte sagen können. Doch die Furcht lähmte seine Gedanken. Sein sonst so schneller Verstand, auf den er eigentlich große Stücke hielt, ließ ihn schäbigerweise im Stich. »Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich einer psychiatrischen Behandlung zu unterziehen?«, fragte der Wanderer schließlich. Morley hielt inne. »Nein.« »Ruhen wir uns einen Augenblick aus. Unterhalten wir uns ein wenig.« »Nein.« »Warum nicht?« »Ich will nichts hören.« Morleys Stimme war schwach vor Furcht. Er wusste um diese Furcht. Er kannte sie in all ihrer Borniertheit, und doch klammerte er sich daran wie ein Ertrinkender an ein Stück Holz. »Ich weiß ja, dass ich nicht vollkommen bin, aber ich kann mich nicht ändern, verstehen Sie? Und ich bin zufrieden, so zu sein, wie ich bin.« Sie haben es unterlassen, die morbide Mücke zu überprüfen. »Aber Mary hatte recht. Ich meine, als sie sagte, dass ich normalerweise immer Glück habe.« »Sie wäre auch umgekommen.« »Sagen Sie das ihr, nicht mir«, fügte Morley in Gedanken hinzu. »Bitte sag mir nichts mehr, ich will es nicht wissen.« Der Wanderer sah ihn einen Augenblick lang schweigend an. Dann fragte er, »Gibt es irgendetwas, über das Sie mit mir sprechen möchten?« »Ich bin dankbar, wirklich, für Ihr Eingreifen.« In den letzten Jahren dachten sie oft darüber nach, was sie mir sagen würden, wenn sie mir wieder begegnen. Viele Dinge fielen ihnen ein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Darf ich sie segnen? Natürlich, erwiderte Morley mit immer noch unsicherer Stimme, fast flüsternd. Aber warum? Was habe ich getan? Ich bin stolz auf sie. Das ist alles. Stolz? Warum? Morley verstand nicht. Er hatte Tadel erwartet. Vor Jahren besaßen sie einen Kater, den sie sehr gern hatten. Er war verfressen und hinterhältig, aber sie liebten ihn doch. Eines Tages starb er an einer Magenblutung, verursacht durch die Knochensplitter eines marsianischen Wurzelbussards, den er aus einem Mülleimer gefischt hatte. Sie waren traurig darüber. Seine Gier hatte ihn umgebracht. Und dennoch betrauerten sie ihn. Sie hätten viel dafür gegeben, ihn wieder ins Leben zurückrufen zu können. Und zwar so, wie er gewesen war. Gierig und verschlagen. So, wie sie ihn liebgewonnen hatten. Unverändert. Verstehen Sie jetzt? Ich habe damals gebetet. Aber es kam keine Hilfe. Der Schöpfer hätte die Zeit zurückdrehen und ihn mir wiedergeben können. Wollen Sie ihn immer noch zurück? Ja. Werden Sie in psychiatrische Behandlung gehen? Nein. Ich segne Sie. Der Erdenwanderer vollführte eine langsame, feierliche Bewegung mit seiner rechten Hand. Morley beugte den Kopf, presste die Hände gegen die Augen und spürte, dass sein Gesicht nass von nachtdunklen Tränen war. Sogar jetzt noch, dachte er erstaunt. Dieser grässliche alte Kater. Ich hatte ihn doch längst vergessen. Aber vermutlich vergisst man so etwas nie ganz. Irgendwo tief im Innersten liegt es verborgen und wartet auf eine Gelegenheit wie diese. Danke, sagte er, als der Segen beendet war. Der Erdenwanderer sah ihn an. Sie werden ihn wiedersehen, wenn Sie zu uns ins Paradies kommen. Bestimmt? Ja. Und er wird so sein, wie er war? Ja. Wird er sich noch an mich erinnern? Er hat sich die ganze Zeit an Sie erinnert. Er wartet auf Sie. Er wird nicht aufhören, auf Sie zu warten. Danke, sagte Morley noch einmal. Mir ist jetzt viel besser. Der Erdenwanderer verschwand. Seth Morley betrat die Cafeteria des Kibbutz und sah sich nach seiner Frau um. Er entdeckte sie an einem Ecktisch. Sie aß Lammcurry und blickte kaum auf, als er sich ihr gegenübersetzte. »Du hast das Abendessen verpasst«, sagte sie. »Sieht dir gar nicht ähnlich.« »Ich habe ihn gesehen«, erwiderte Morley. »Wen?« Mary warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Den Erdenwanderer. Er kam, um mir zu sagen, dass die von mir ausgesuchte Kapsel unseren Tod bedeutet hätte. Wir wären damit nie angekommen.« »Das wusste ich.« »Ich wusste, dieser Schrotthaufen würde uns nie ans Ziel bringen.« »Und meine Katze lebt noch.« »Katze? Du hast keine Katze.« Er hielt sie am Arm fest, gerade als sie die Gabel zum Mund führen wollte. »Er sagt, wir werden heil nach Delmark-O kommen und ich werde dort mit meinem neuen Job anfangen.« »Hast du ihn auch gefragt, was dieser neue Job ist?« »Nein, daran habe ich nicht gedacht.« »Du Trottel!« Sie schüttelte seine Hand ab und aß weiter. »Wie sah der Wanderer aus?« »Du hast diese Manifestation wirklich nie gesehen?« »Du weißt verdammt genau, dass ich sie nie gesehen habe.« »Er war schön, freundlich und sanft. Er hat die Hand ausgestreckt und mich gesegnet.« »Die Erscheinung war also ein Mann. Interessant. Wenn es eine Frau gewesen wäre, hättest du nie auf sie gehört.« Seth sah sie mitleidig an. »Weißt du, du tust mir leid. Dir ist der Wanderer nie erschienen, um dich zu retten. Vermutlich bist du es ihm nicht wert, gerettet zu werden.«